lass mich in Ruhe, ich hab heute keine Lust. Lass mir die Ruhe, doch es ist schlimm, wenn du musst. Etwas von selber tun, das fällt mir leicht. Glaub mir, für dich wird es auch viel schöner sein. Lass mich in Ruhe, sag's auch du, wenn ich will. Ich lass dir die Ruhe, doch es ist schlimm, wenn man will. So zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Glaub mir, für dich wird es auch viel schöner sein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.